Im Radiomuseum hören Sie heute die 8. Sendung unserer Arno-Schmidt-Retrospektive. Johannes von Müller oder Vom Gehirntier. Ein Radiodialog aus dem Jahr 1959. Sie standen in schmaler Ordnung mit kurzen Waffen. 400 Luzerner, 900 Mann aus den drei Waldstädten und ungefähr 100 Glarner, Zuger, Gersauer, Entlibucher, Rothenburger unter ihren Bannern, unter dem Schultheiß der Stadt Luzern und unter dem Landammann eines jeglichen Tals. Einige trugen die Halbarten, womit im Pass bei Moorgarten ihre Ahnen gestritten, einige hatten statt der Schilde ein kleines Brett um den linken Arm gebunden. Erfahrene Krieger sahen ihren Mut. Sie fielen auf die Knie und beteten zu Gott nach ihrem alten Gebrauch. Die Herren banden die Helme auf. Der Herzog schlug Ritter. Die Sonne stand hoch. Der Tag war sehr schwül. Also hebt an die Schilderung der Schlacht bei Sempach 1386, Winkelried. Bei dem folgenreichsten unserer deutschsprachigen Geschichtsschreiber, dessen gesammelte Werke hier auf dem Schreibtisch stehen. 40 Bände mit 30 Millionen Buchstaben. Ich würde lieber Bändchen sagen. Es ist eine ältere Ausgabe. Aber lieber Freund, es gibt keine neue Ausgabe der Werke des Johannes von Müller. Noch heute muss jeder, der ihn kennenlernen, jeder, der ihn studieren, jeder, der über ihn arbeiten will, nach dieser Kottaschen Ausgabe von 1831-35 zitieren. Der Leser, der Forscher, der Stilist. Ja, aber wie ist denn das möglich? Das sind ja 130 Jahre her. Wo bleiben denn da unsere Verleger? Oder lohnte sich ein Neudruck des Herrn Müller etwa nicht? Unsere großen Verleger, oh, die haben schon den Finger am Puls der Nation, verfolgen marktforscherisch gehorsam die Bedürfnisse des Lesepublikums. Und die Folgen sehen wir denn ja auch rundum. Ganz kühne drucken den Wert danach oder gar Shakespeare. Davon gibt's ja erst 500 Millionen Stück und dünken sich dann flugs Kotter gleich. In Wahrheit ist die Lage schlechthin trostlos. Die wenigen wahren Benutzer reichen sich die wohlgeschonten Bände stumm und resigniert durch die Jahrhunderte weiter. Ach, hier auf dem Vorsatzblatt des ersten Bandes, das sind die Namen früherer Besitzer. Mhm. Dr. J. Cornaro der Ältere. Putzig. Und rührend. Und wichtig, sehen Sie die nächste Signatur? Aus Mommsens Bibliothek. Nein, nein, es ist schon eine rein rassige Schande, das Getreibe der Herren Verleger, die sich zwar untereinander gern Hegemeister des Geistes titulieren, in Wahrheit aber weder die Bon Sérieux noch die großen Neuesten fördern. Unsere Literatur ist nicht in den besten Händen. Wie unser Exempel, Müller hier, belegt. Immer vorausgesetzt, dass er wirklich ein großer Mann war. Ein großer Schriftsteller, ein großer Intellektueller. Ein großer Intellektueller. Ja, ja. Johannes Müller aus Schaffhausen. 1752 geboren, also ungefähr Goethe-Jahrgang. Aufgewachsen in Bibliotheken, in den Buchnissen ältlich gelehrter Vorfahren. Von frühester Kindheit an ein Gehirnwunder. Sein Gedächtnis scheint beinahe übermenschlich, ruft Lafater begeistert. Oder Goethe an Schiller? Heute Abend war Johannes von Müller bei mir und hatte große Freude an meinen Münzschubladen. Da er so unerwartet unter lauter alte Bekannte kam, so sah man recht, wie er die Geschichte in seiner Gewalt hat. Selbst die meisten untergeordneten Figuren waren ihm gegenwärtig, und er wusste von ihren Umständen und Zusammenhängen. Und wiederum nach Müllers Tode? Unser abgeschiedener Freund war eine von den seltsamsten Individualitäten, die ich gekannt habe. Es ist eine Natur, dergleichen auch nicht wieder zum Vorschein kommen wird. Hier irrte Goethe. Oder wohl richtiger vorsichtig, wie er es im Alter fast immer war, nicht aus zarter Rücksicht, sondern lediglich, um sich nicht nur Unannehmlichkeiten, sondern auch nur Diskussionen zu ersparen. Vorsichtig also und sibyllinisch formulierte er sein Urteil über das seltsame Mastermind. In Wahrheit wusste er sehr wohl Bescheid. War er doch in diversen Hinsichten ähnlich, war selbst intellektueller. Also schön, ein glänzendes Gedächtnis. Aber das ist doch schließlich die simple Voraussetzung für geistige Hochleistungen. Warum verweilen Sie gerade darauf so umständlich? Sie sagen das sehr leicht hin. Haben Sie schon einmal bedacht, dass solche Spezialisierung eine Verkrüppelung in jeder anderen Hinsicht bedingt? Einem Sportler billigt man das heute ja schon ohne weiteres zu. Die besondere, genau ausbalancierte Lebensführung, täglich 8 Stunden trainieren, kein Tabak, Alkohol, Liebe, dafür zeitig schlafen gehen und besondere Athletenkost essen. Und dabei sind das, ob Schnellläufer oder Gewichtheber, doch bestenfalls eine Art Windhunde oder Ochsen. Sehen Sie sich bloß vor, wenn Sie nachher auf die Nachtstraße hinaustreten. Wie viel mehr müsste man da doch eigentlich den Weltrekordlern des Geistes, dem, was ja im Grunde den Menschen ausmacht, mildernde Umstände zubilligen? Ist es Ihnen noch nie eingefallen, dass ein Maler ein Unwesen sein könnte? Nur noch Auge und Hand? Ein Musiker ganz Ohr? Der Intellektuelle nur noch Gehirn und Zunge? Das ist kein kleines Wunder, dass die, unsäglich überarbeitet, anbetungswürdig verschroben, pausenlos in erhabene oder lächerliche Träume vertieft, Rennfahrer der Sprache, die die empfindlichste, hochtourigste Maschine unter voller Lebensgefahr erproben, leben Sie mal ein halbes Jahr lang von Kaffee, Alkohol, Aspirin und Schlaftabletten, dass die nicht sämtlich auf den Köpfen einhergehen. Wieso? Wir arbeiten ja schließlich alle. Ich will Ihnen an nur einem Teilgebiet und ganz oberflächlich schildern, wie unsere Dichter und Denker arbeiteten. Sie wissen, was man unter Exzerpten versteht. Abschreiben, gelehrte Auszüge aus Büchern, um sie nachher zitieren zu können, kommentieren, kritisieren, kurzum irgendwie verwerten. Und folglich lautet, kurz vor Müllers Tode, die Briefzeile an seinen Bruder: Ich habe heute den 1833. Autor exzerpiert. Noch heute können Sie in der Bibliothek zu Schaffhausen jene 43 handgeschriebenen Folianten mit ihren 17.000 Seiten sich zeigen lassen. Aber darf ich Sie bitten, dieses andere noch zu berücksichtigen? Es handelte sich ja zumeist um fremdsprachige Autoren und seien es Mittelhochdeutsche, deren Lektüre ja auch schon linguistische und begriffliche Schwierigkeiten genug bietet. Also kalkulieren Sie bitte auch das noch mit ein. Ein halbes Dutzend Sprachen plus ihren mittelalterlichen oder gar antiken Varianten nicht nur zu erlernen, sondern sich auch ihren Besitz ein Leben lang zu erhalten. Das setzt nämlich beständige, nahezu tägliche Übung voraus. Also jetzt wird es allmählich genug. Es kommen hier noch die Verrichtungen des bürgerlichen Lebens hinzu. Essen, schlafen, Besuche machen und empfangen, Briefe schreiben. Hat er Ämter auszufüllen gehabt? Diverse. Das kommt noch. Und vergessen Sie bei Ihrer schon recht richtigen Aufzählung doch bitte eines nicht. Das eine eigentlich. 40 Bände gute Bücher schreiben. Da bleibt freilich wenig Zeit mehr für anderes. Wenig Zeit? Lieber Freund, es bleibt keine Zeit. Keine Zeit mehr zum Schlafen. Da muss der Notizblock auf dem Nachttisch liegen, griffbereit, wenn man in Traumdurchmusterungen Brauchbares gefunden hat und auffährt. Aber was ist das dann noch für ein Schlaf? Keine Zeit mehr zum Aufstehen und Anziehen. Der Intellektuelle ist gleichgültig gegen Dreck, fährt früh in seinen Ärmel des Schlafrocks und stolpert an die Remington. Keine Zeit mehr für Bekannte und Freunde und gesellschaftlichen Umgang. Das sind doch alles verlorene Stunden, wenn oben die geheimnisvoll faszinierende Reihe der Byzantiner wartet. Von Prokopios von Caesarea an bis Nikephoros Gregoras. Keine Zeit mehr für Liebe, höchstens noch etwas Sexus. Dem Gelehrten ist das Weib eine Fessel, dekretierte schon Petrarca. Keine Zeit mehr für Charakter. Höchstens kann man ab und zu stundenweise irgendeine Haltung erzeugen und nicht immer dieselbe. Keine Zeit mehr zum Leben. Nur noch Zeit für die Schweizer Geschichte in 16 Bänden. Das klingt allerdings bedenklich, wenn es nicht gar zu dramatisch wäre. So ein Leben setzt aber eine recht gesunde Konstitution voraus. Eben, eben. Was aber geschieht, wenn man weiblich klein ist, von zartester Körperlichkeit? Man bemerkte schon in der äußeren Erscheinung Müllers eine sonderbare Dissonanz. Die klare Stirn und die vom Studium geschwächten Augen verrieten den gereiften Geschichtsschreiber. Die Züge des Mundes, das schwach geformte Kinn und die blasse, feine Haut hingegen waren die eines Kindes. Ein merkwürdiges Gemisch von Manneskraft und unreifer Jugend. Eine jugendlich greise Individualität. In seiner Haltung war er ein Mittelding zwischen einem altgelehrten Professor und einem Knaben von 12 Jahren. Könnten wir das nicht, es geht ja bald um ein Menschenleben, viel zu akustisch schnell, könnten wir das nicht etwas näher detaillieren? Wenn Sie darauf bestehen. Aber Sie werden, was unsere Großen anbelangt, einiges umlernen müssen. Der Dienst der Musen ist kein leichter. Schwächlich also ist Müller, buchstäblich zu schwach für Frauenliebe und Ehe. Wir kommen zwangsläufig noch auf seine Freunde zurück. Hier nur so viel, dass Goethes bekannte Äußerung über griechische Liebe in Bezug auf unseren Müller gesprochen wurde. Zitternd und bebend also, immer frierend wie ein Rehpinscher im Januar, immer brüderliche Wärme suchend. Die Ideen werden in den Armen eines weisen Freundes geboren, behauptete er, obwohl der gleichen Wendungen auch noch einen anderen, sehr substanziellen Grund hatten. Mein Gott, was soll der Bürger dazu sagen? Das darf uns im Augenblick nicht interessieren. Die bezeichnendsten Züge treten auf, etwa Schmerzempfindlichkeit. Mit 22 Jahren, also in, es klingt in diesem Fall fast wie Ironie, in vollblühender Jugendkraft, gibt er es uns schriftlich. Wenn ich unter Domitian ein Christ gewesen wäre, so sprach ich dieser Tage zu Herrn Tranchant, und der Kaiser hätte mir einen Zahn ausbrechen lassen, ich hätte Christum gewiss verleugnet. In der Tat. Welche Marter ich ausgestanden, welchen Spleen mir dieses gegeben, was Gestalt ich weder essen, noch arbeiten, noch schlafen können. Die Historie möchte ihren Platz in Harsdorf als Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichten finden. Immerhin, der Zahnarzt ist ja heute noch nicht jedermanns Sache. Können Sie nicht noch fremdartigere, ungeläufigere Züge vorbringen? Was halten Sie von einem überdimensionalen Orientierungsvermögen? Da würde ich nur sagen, das wäre eine der auszeichnenden Eigenschaften eines Feldwebels. Nicht immer. Das braucht der Hase noch mehr als der Habicht. Orientierungszwang, Orientierungssucht, das ist sehr wohl auch ein Zeichen von Ängstlichkeit. Ein Merkmal des fantasievollen Feigen, wozu ganz ausgezeichnet passt, dass Müller, der körperliche Wohlverstanden Knirps, sich zuweilen martialisch auf die Zehenspitzchen hebt, Fäustchen macht und verfügt, Soldaten sollten wir alle sein. Darf ich selbst einmal eine Vermutung äußern? Ich bitte darum. Ich würde sagen, er scheint ja nun einmal von Natur aus so angelegt, er hat Interesse schlechterdings für alles. Ja, leider. Fudern von Details, aus welchem Wissensgebiet was immer, kann er nicht widerstehen. Die lustvolle Erprobung des Wundergedächtnisses, das Experiment mit sich selbst, reizt ihn wohl unabweisbar. Aus Alexander von Humboldts Mund saugt er Nachrichten über Amerika. Niebuhr und Hammer von Purgstall, die damaligen Arabienreisenden und Orientfachleute, werden Anlass zu tausendeinnächtigen Studien. Botanik interessiert, Astronomie, die Geographie des Strabo nicht minder als die Gesetze Jaroslavs von Nowgorod, sei es in Mainz, Wien, Berlin. Halt, bitte nicht vorgreifen. Ich gehe doch schon darauf ein. Muss ich es nicht? Ihm stand ein vielfältig verwirrender Aufenthaltswechsel bevor. Ja, Müller war ein typischer Städtebewohner, nervöse Großstädte bevorzugt. Weiteres Kennzeichen, ein Tierfreund. Aus seinem spitzen Jabot sah grundsätzlich ein Eichhörnchen heraus. Und sein Bruder macht gleich dazu die Fußnote. Er war immer ein großer Liebhaber von Haustieren und aufmerksam auf ihre Sitten und Lebensweise. Er hatte sie gewöhnlich bei sich im Zimmer, erlaubte ihnen große Freiheiten und war sehr sorgfältig für ihre Erhaltung. Eine kleine Sammlung merkwürdiger Erzählungen von den Trieben der Tiere ließ er sich durch seinen Bedienten in ein Buch zusammenschreiben. Wie gesagt, sehr bezeichnend, diese oft scheinbar rührende Liebe des Gehirnriesen zu Tieren. Einmal sind sie nicht so schwatzhaft wie Menschen, dazu stets regsam, anwesend, abwesend. Irgendeine Luftwurzel muss man als Superintellekt anscheinend auch haben. Da freut sich denn eben Schopenhauer über seinen Pudel. Da sitzt auf des donnernden Boythorn Kopf friedlich, indessen reizend anzuschauen, sein zahmes Kanarienvöglein. Für Human Relations langt es freilich nicht mehr. Ich kann und will mich noch nicht in einen solchen hineinfinden. Ist das nicht irgendwie ein unmenschlicher Charakter? Wenn Sie das nur einsehen. Dieses dem Bürger befremdlichste, dass ein Gehirnriese keinen Charakter mehr haben kann. Keinen haben kann? Der höchste Intellekt kann keinen Charakter haben. Ein ganz klarer Fall von Inkompatibilität. Und treten wir nunmehr auf Müller-Basis in die Beweisführung ein. Erst die handgreiflichen Gründe, dann die komplizierteren, aber nicht minder stichhaltigen. Einen allerersten könnte ich mir vorstellen. Aber der ist auch schon so unwürdig, so unmännlich. Dann wird er schon stimmen. Und das wäre? Müller dürfte bei seiner angedeuteten notorischen Überlastung durch und Leidenschaft für, um einmal eine schlechte englische Sprachsitte nachzuahmen, brotlose Künste, oft nicht gewusst haben, wovon leben. Woraus dann allerdings folgt, was folgt. Sehr wohl. Das war einer der Gründe für Müllers Charakterlosigkeit, zwar ein überaus äußerlicher, aber doch immer wichtiger. Das ist ja ein Naturgesetz und gar nicht etwa nur auf den Menschen beschränkt, dass die höchsten Spezialisten sich nicht mehr selbst ernähren können. Auch in Insektenstaaten gibt es schon Kriegerameisen, die von den anderen gefüttert werden müssen. Gar nicht unwitzig, aber auch ungerecht. Es handelt sich ja nicht nur um Kriegerschmarotzer. Sie behaupten also, auch Müller musste, um seine hyperintensiven, nichts einbringenden Studien zu ermöglichen, zu finanzieren, er musste zuweilen den feilen Gesellschafter machen? Lassen wir hohe pathetische Worte wie feil beiseite. Aber ein gewisser Charakterschwund ist bei solcher Lebensweise wohl ziemlich unvermeidlich. Und darauf möchte ich nicht versäumen hinzuweisen, die damit verbundenen Demütigungen sind eine weitere, immer im Auge zu behaltende geistige Belastung. Schweigen wir von Seele. Der Artikel ist beim Gehirntier rudimentär. Natürlich wäre es brutal leicht, dergleichen Durchschlängeln durch die lieben Nahrungssorgen mit einem markigen Waschlappen zu quittieren, wie es General Rüchel, seinerzeit ein berüchtigter Summus Carnifex, über Müller tat. Wozu schlicht zu sagen ist, dass Soldaten, deren Mut meist als Flucht nach vorn ausreichend gekennzeichnet wäre, nur zu oft gefrorene Waschlappen sind. Man muss als extremer menschlicher Fall sich eben damit abfinden, entweder charakterlich schwach oder geistig schwach. Es lässt sich alles beweisen, sogar die Wahrheit. Sie sind also der rabiaten Ansicht, dass wer Charakter hat, in Kunst und Wissenschaft nichts leisten kann? Sagen wir so. Für Wesen auf unserer Menschenstufe ist es sowohl zeitlich, der bloßen Lebensdauer nach, als auch rein biologisch, dem Sümmchen unserer Körper- und Geisteskräfte nach, nicht zu schaffen, in beiden Bereichen Spitzenleistungen zu erzielen. Aber wir hatten ja erst eine alleräußerlichste Begründung gegeben. Nehmen wir jetzt die nächst tiefere vor. Der Intellektuelle weiß zu viel, als dass Charakter in ihm aufkommen könnte. Wie meinen Sie das? Nicht nur, dass ich ihm bei jedem Vorfall sofort alle historischen und literarischen Szenen im Geiste darstellen, die sich bei ähnlichen Vorkommnissen je ereigneten, seine schlagartig überfüllte Fantasie, also jede Entschlussfähigkeit, lähmen. Ah, das leuchtet mir ein. Aber halt, müsste das nicht lediglich zur Folge haben, dass es bei ihm eben etwas länger dauert, bis er in einer gegebenen Situation Charakter zeigt? Nein, denn ich begann meinen Satz mit nicht nur. Es tritt ein zweites hinzu. Aufgrund seiner unsinnig umfangreichen Studien sind ihm auch die Gründe der Gegenseite jederzeit so geläufig, dass er, und zwar allen Ernstes, nicht mehr weiß, wer recht hat. Es könnte der andere sein. Während der Catcher einfach auf Kommando einhaut. Ach so. Demnach brauchte man also Wesen der Spezies Müller nicht erst zur Objektivität zu ermahnen. Zumal, es wird Licht, zumal er auch noch Geschichtsschreiber war. Und also die erforderliche Weite des historischen Blicks seine Charakterlosigkeit ganz mühelos ergab. Böswillige werden es Geschmeidigkeit nennen oder unwissende Labilität. Denn es ist gar nicht die mühsam erworbene und ausgeübte Objektivität des redlich normalen Professors, sondern vielmehr eine unheimliche Art zu sein, ein kindlich greises, frevelhaft schuldloses Wesen, das im Zeitenstrom dahingequirlt wird, widerstandslos, lachhaft abgelenkt von jedem läppischen kleinen Zwischenfall. Sein verhängnisvollster Mangel, der an Produktivität, der freilich wiederum den geborenen Archivar des Universums auszeichnet. Er muss Stoff haben, Ereignisse, um darüber schreiben zu können. Stichwort Produktivität. Das also bildet den Unterschied gegenüber einer anderen Spielart der Gehirntiere, wenn ich sie recht begreife, dem Dichter. Was aber fehlt dafür dem Dichter von den Müllerschen Kennzeichen? Dem Dichter fehlt der Drang, die manische Sucht nach den rasenden Mengen von Mikrodetail. Und was damit zusammenhängt, Fleiß, Gedächtnis, Sitzfleisch, der Tausendfuß als Sinnbild des Historikers. Demnach wäre Müller also doch eine ziemlich einzigartige Persönlichkeit gewesen. Mais non. Einzigartigkeit gibt es bei einer Erdbevölkerung von 3 Milliarden gar nicht. Dem Kenner drängt sich vielmehr und unverzüglich der Vergleich mit einem anderen großen Historiker auf, ebenfalls einem Klassiker der Geschichtsschreibung mit Edward Gibbon. Decline and Fall of the Roman Empire. Das heißt, ich hab's nie gelesen. Auch an Gibbon, übrigens einem der berühmt beneideten Vorbilder Müllers, ließen sich ähnlich sämtliche Symptome des Gehirntiers herauspräparieren. Das riesige, zigbändige Einbuch als Lebenszentrum. Das Fehlen jeglichen Charakters. Fleiß, Wundergedächtnis, hinreißender sprachlicher Vortrag und glänzende Prosa-Architektonik. Pünktlichkeitszwang. Höchstparasitäre Biegsamkeit beim Freundschaftskult. Selbst ihre Einstellung zum Christentum ist nur scheinbar verschieden. Und zwar? Wie dachte Gibbon? Gibbon war und ganz offen ein deklarierter Gegner alles Mystischen, sogenannten Tiefsinnigen. Jedes metaphysiktriefende Mittelalter ihm verhasst, während Müller sich zeitlebens zwar hochchristlich gerierte, dabei war aber auch das näher untersucht, greller angestrahlt, nur ein bedauernswertes Merkmal mehr, dass er längst durchgestoßen war in das ihm angemessen Absolute. Und das ist, im Falle des Intellektuellen, Bücher erzeugende Unmenschlichkeit. Bitte jetzt keine allgemeinen, feinsinnigen Betrachtungen mehr. Wie verlief Müllers äußeres Leben? Genauer wohl, in was für Gravitationsbahnen ließ seine schaubare Großmächtigkeit sich herumführen? Gebürtiger Schweizer, wie bereits gesagt. Bis rund zum 30. Jahre schmarotzt er bei begüterten Freunden. Zunächst und zwischendurch immer wieder einmal herbergt er bei Bonstetten auf dessen Gut Valère am schönen Genfersee. Geliebter ist die Anrede der meisten wolkig verschwollenen Freundesbriefe. Du bist meines Lebens Rose und Balsam. Sorge für mich, für meine Wünsche und Hoffnungen. Warne mich, spotte meiner, beschäme mich, zürne, befiehl, nötige. Nur hören Sie mal, nur sagen Sie mal, war der Mann etwa auch noch... Sprechen Sie das Wort nicht aus, es wurde uns doch gestrichen. Natürlich war er es. Wieso natürlich? Ja, brechen Sie nicht allzu schnell den Stab. Bedenken Sie lieber, auf wohlhabende Freunde angewiesen, in Ehe und Familie, nur eine Schar Hemmschuhe für den Geistesarbeiter erblickend und dies vor allem eine gnomide Körperlichkeit, die zur Frauenliebe einfach nicht ausreichte. Das gibt es mehrfach beim Gehirntier. Von Karl Philipp Moritz teilt uns sein Freund Klischnick in dieser Hinsicht die absurd komischsten Züge mit. Gehen wir weiter. Das Kapitel kommt noch einmal zur Sprache. Der nächste, der aufgezehrt wird, ist der greise Staatsrat Tranchin. Da wird für Müllers delikate Position die Bezeichnung Hauslehrer gefunden. In Wahrheit eine milde Form der Unterstützung. Man philosophiert zusammen und Müller hält vor auserlesenen Genfer Zirkeln die ersten Vorlesungen über Schweizer Geschichte. Sehr früh also erscheint der Komplex, der den eigentlichen Kern seines Lebenswerkes bilden sollte. Jedenfalls ist es wiederum und immer dieselbe Melodie. Mir geht es nach meiner Weise gut genug. Wenn nur die Zeit keine Flügel hätte und es nicht jämmerlich wäre, die Tage so unfruchtbar dahinfließen zu sehen, welches mich wahrlich sehr kränkt. Ich war geboren mit Vorliebe zum Studium der Geschichte. Wenn ich mich je hätte darauf legen können, so hätte ich sie vielleicht schreiben gelernt. Aber Gott weiß, warum er mir zugleich dieses und gänzlichen Mangel an Mitteln gab, solcher Neigung nachzuhängen. Als die Stellung bei Tranchin prekär zu werden beginnt, macht er die Bekanntschaft eines jungen Amerikaners, Francis Kinloch, der natürlich auch wieder darauf achtet, er schon wohlhabend ist, und Müllern ein weiteres Jahr über Wasser hält. Dann wieder in raschem Wechsel Bonstetten, Gleim, Tranchin, bis er endlich durch Verwendung eines neuen, noch reicheren Freundes, Martin von Schlieffen, Lehrer der Geschichte in Kassel wird. Mein Leben schleicht in ruhigem Glück und stillem Fleiße fort. Schlieffen ermahnet mich zur Bewegung, daher wir bisweilen miteinander auf sein Gut Wendhausen reiten. Es liegt im Wald, eine Meile vor der Stadt. Alles hat er mit äußerster Einfalt geziert. Und überall reizt eine kaum um etwas nachgeholfene, sanfte Natur. Da führt er mich bei der Hand in seine kunstlosen Alleen. Dann sitzen wir in das Haus von Rohr und Baumrinde oder essen fette Milch auf dem hochgrünen Rasen. Um ihn spielen seine Affen. Seine was? Ich denke, die Szene spielt bei Kassel. Geld? Was sich so alles im Gespräch ergibt. Ja, Schlieffen hatte, der einzige Fall wirklicher Einbürgerung solcher Tiere im nördlichen Europa, im Jahre 1763 eine Herde Magots von einem Stammelternpaar herangezüchtet. Nach 20 Jahren waren es bereits 60 Stück, die völlig frei lebten. Lediglich ein paar Schutzhütten waren für sie aufgeführt und für regelmäßige Fütterung gesorgt. Mit rührender Liebe hingen die Tiere an ihrem Herrn, den sie auf seinen Spaziergängen fast immer bis an die Grenze des Gutswaldes begleiteten. Wenn der Graf seinen gewöhnlichen Ritt nach Kassel machte, erwarteten sie ihn abends auf den Wipfeln der Bäume sitzend und gebärdeten sich wie toll vor Freude, wenn sie ihn endlich mit seinen beiden langen Dienern zwischen den Getreidefeldern zum Vorschein kommen sahen. So gedieh die Affenkolonie vortrefflich, bis einer von einem tollen Hunde angefallen wurde. Die anderen eilten dem Bedrängten zu Hilfe. Viele wurden ebenfalls gebissen und schweren Herzens sah Schlieffen sich gezwungen, sie alle abschießen zu lassen. Er setzte ihnen aber im Park einen Leichenstein in Gestalt einer gebrochenen Säule mit einer selbstgedichteten Gedächtnisinschrift. Ach, da werde ich mir in Zukunft beim Namen Schlieffen lieber das einfallen lassen als den nichtsnutzigen rechten Flügel. Sehr interessant. Und die haben damals also auch Johannes Müller mit umspielt? Allerdings nicht allzu lange. Nach 2 Jahren zerschlug sich seine dortige Anstellung, er ging in die Schweiz zurück zu Freunden. Bis es dann durch Fürsprache seiner ehemaligen Lehrer an der Universität Göttingen gelang, ihm einen Posten als Bibliothekar zu vermitteln beim Kurfürsten von Mainz. Wird das auf die Dauer gut gehen? Müller als Schweizer Protestant bei einem katholischen Kirchenfürsten? Wäre hier nicht Gelegenheit, Ihre vorhin geheimnisvoll verklausulierte Andeutung bezüglich Müllers spezieller Spielart des Christentums des Näheren zu erläutern? Sie wissen, ich gebe gern einen Schock als Initialzündung vorweg. Also, Müllers hochkonfessionelle Ergebung in den Willen Gottes ist weiter nichts als die dringend benötigte und ihm zureichende Ausrede für die eigene hasenherzige Rat, Tat und Entschlusslosigkeit. Bong! Sie wollen damit behaupten, dass er auch das kleinste Neue aus Furchtsamkeit nicht anders zu bewältigen wusste, als es schmeichlerisch Gottes Schickung zu nennen? Der Beweis wäre betrüblich leicht. Überflüssig häufig erscheinen in seinen Briefen die verlegen verschmierten Wendungen: Der Mensch des Schicksals Ball weiß selten, was er wünscht. Erst rührt er tausenderlei in unverbindlichen, meist auch unverständlichen Floskeln ein und stellt sich dann tot. Unfähig, selbst eine Entscheidung herbeizuführen, wälzt er die Verantwortung auf Gott ab. Jedes eigene Umkippen rechtfertigt er vor sich selbst als das bekannte oberfaule Nicht-Widerstreben. Gerade das erbitterte in den späteren national hocherregten Jahren die charaktervollen unter Müllers Zeitgenossen so sehr, wie der kleine Mann den Murmelmund voll von pietistischer Willensaskese da so unverfroren seine Ansichten auswechselte, von einem feindlichen Lager ins andere schlüpfte, wieselglatt und frech in ein und derselben Lobrede mit Friedrich dem Großen begann und mit Napoleon aufhörte. Und alles das gemäß Gottes unerforschlichem Ratschluss. Sie meinen, seine Gegner hätten sich mitleidig immer vor Augen halten sollen, dass der Arme einer leidlich ansehnlichen Kulisse bedurfte, um sich diese defekte bzw. ganz fehlende Seite seines Wesens zu verbergen? Hätten einsehen sollen, dass der Bedauernswerte, keuchend unter der Last eines Riesengehirns, sich den Ausweg ersonnen hatte, Gott als Handlungspartner vorzuschützen? Um das als Entschuldigung zu begreifen, heißt aber von Gegnern, zumal zeitgenössischen, etwas viel verlangen, lieber Herr. Ein merkwürdiger Christ. Naja, gemäß Ihren vorangeschickten theoretischen Betrachtungen hätte er ja eigentlich sogar die Gabe haben müssen, sich aller Religionen objektiv zu bemeistern. In den Zeiten der Unordnung, als die Waffen des Negus und die Khosrau Nuschirwans die Freiheit Arabiens schmälerten, in dem 570. Jahre unserer Zeitrechnung, ward Mohammed geboren. Von einem Hause, das viele Vorsteher dem Lande, viele Unternehmer der Handelschaft gegeben. Von Jugend auf zeigte der Jüngling Nachdenken und feurige Einbildungskraft. Wohltätig war er über Vermögen, mitleidig, für Freundschaft empfindlich, sehr der Wollust zugetan. Im Äußerlichen hatte Mohammed jenen, die Morgenländer auszeichnenden Ernst, Würde im Gang, Heiterkeit. Etwas Einnehmendes in den Zügen seines Antlitzes. Er war mittlerer Größe, seine Glieder in dem besten Ebenmaß, seine Nase hervorspringend, die Zähne sehr weiß. Als Mekka gehorchte, als Arabien anbetete, gebot Mohammed, in alle Lande den Islam zu bringen. Er, vergiftet, wie man glaubt, in dem 63. Jahr seines Alters, ging hinüber zu dem Ewigen, dessen Einheit und Allerwarmung er durch die Mühe seines ganzen Lebens zum Glauben und Gefühl der größeren Hälfte der alten Welt gemacht hatte. Na, was habe ich gesagt? Objektiv. Und wissen Sie, wenn man so halb die Augen dabei schließt, klingt das nicht verdammt nach Schäfer, die 13 Bücher der deutschen Seele? Psst, wie meinen Sie das? Psst, noch nicht. Sie werden sich noch wundern. In Mainz nunmehr, dort wie überall unbeliebt bei den Kollegen, ob Forster oder Heinse, hier schreibt Müller begreiflicherweise die geschicktesten klerikalen Essays. Auch in dem Fach beschlagen wie ein Kirchenhistoriker, meist sogar besser. Waren es früher schon die Reisen der Päpste gewesen, so sind es jetzt die Briefe zweier Domherren. Und mit der Schrift über den Fürstenbund verhimmelt er Preußen, oder richtiger Friedrich den Großen, den, der die höheren Posten zu vergeben hatte. Wie weit Müller unbegreiflich ungescheut, das heißt auch wiederum sehr begreiflich gescheut ging, wenn es sich und sei es nur ganz von Weitem um eine fette Pfrunde handeln konnte, möge Ihnen die ekle Hymne auf den Preußenkönig belegen. Los, frei weg nach Hesekiel plus Offenbarung Johannes. Ich stand und siehe, ein Brausen wie von gewaltigen Winden, ein Beben der Berge des Landes gegen Mitternacht, als ob sie in Nöten wären zu gebären. Und es bildete sich ein Wagen, wunderbar. Und der Geist ergriff mich, der Gestalt näher zu treten. Über den Rädern saß ein Mensch, anderen Menschen nicht gleich. Grau war sein von den vielen Lorbeeren kaum sichtbares Haar. Eine Leier hing am sieggewohnten Arm, und es war, als hätte er ein doppeltes Antlitz, wie ein gebietender König und wie ein Mensch, der ein Weiser ist und ein Freund. Der hat sein Seitenspiel vielleicht manchmal geschlagen, dieser Semischweizer, falsch von außen wie ein furnierter Klosettdeckel. Oder eben noch einmal als Mensch betrachtet, war Müller eins der allerabstoßendsten Spektakel. Blieb er lange in Mainz? Dem Bleiben des ganzen kurfürstlichen Hofstaates, inklusive Hofdamen, Kapaunenstopfer und Amme, machte 1792 die Französische Revolution ein flinkes Ende. Unser Müller wurde dem Wiener Hof überlassen. Aber Österreich war doch im ernstesten Sinne der Erbfeind des soeben im höheren Ton besungenen Preußen. Das kümmert den Hippokleides nicht. Müller wusste so viel Geschichte, dass es mühelos auch zum Wiener Hofhistoriographen und politischen Hauskommentator reichte. Mit der gleichen bauchrednerischen Fertigkeit, die es ihm ermöglichte, je nach Bedarf Chronikentöne von sich zu geben oder Bullen, Hessen-Kasselsches oder Preußisches, so war er nunmehr eben gut österreichisch gesinnt und hochkonservativ dazu. Was ihm leicht gefallen sein müsste. Nach dem, was ich bisher von ihm erfuhr, durfte er doch Revolutionen aller Art verabscheut haben. So sehr er vielleicht das prickelnde Unbehagen des Zuschauers bei Revolutionsszenen geschätzt hätte, so sehr musste er sich aus gesundheitlichen Gründen in dieser Hinsicht aufs Schattenboxen beschränken, musste jede Veränderung fürchten wie ein Kind und stets das Lob des Schneckenhauses singen. Meinerseits verwünsche ich alle Revolutionen von Herzensgrund. Ich trachte danach, den Fluss der Zeit sanft hinabzugleiten, zu weilen, wo die Ufer blumenreich sind, und im Sturme zu denken, dass doch das Ziel die Inseln der Glückseligen seien. Sein Ansehen als Schriftsteller, Historiker, Staatsrechtler, Publizist war unterdessen immer gestiegen, und man erwog in Wien den Versuch, Müller für immer an sich zu ziehen, verlieh ihm den persönlichen Adel, ernannte ihn zum ersten Kustoden der großen kaiserlichen Bibliothek. Zweierlei trat ein, wodurch seines Bleibens nicht länger war. Darf ich raten? Österreich war ja wieder katholisch. Müller hatte rechte Mühe, diesen Tanz auf dem Seil der Konfessionen immerhin gute 10 Jahre lang durchzuhalten. Obwohl, wir sahen es bereits, Müllers Religion etwas wenig Bezeichnendes an ihm war, am passendsten hätte er, und das ist kein Witz, den Turban genommen. Das Kismet hätte seinem zagen Fatalismus haargenau entsprochen. Halb Krücke, halb Ausrede. Nicht umsonst unterlaufen ihm schließlich zuweilen in vertrauten Briefen Ausdrücke wie die geweihte Heuchlersprache der Theologen oder die blutrünstige barbarische Seele des Calvin. Nein, also die Konversion als solche hätte kaum Schwierigkeiten bereitet. Aber für Müller stand weit Wichtigeres auf dem Spiel. Weit Wichtigeres als die Religion? Und dieses Wichtigere wäre gewesen? Die Schweizer Subsidien. Immer wieder nämlich Müllers ganzes Leben hindurch sammelten dann und wann biedere Eidgenossen, Landschaften, Städte, Privatpersonen, Geld spenden, um die Fortführung des Riesenwerkes zu fördern. Und Müller vergalt das aber auch. Durch unermüdliche Erwähnung jeder mittelalterlichen Wirtshausschlägerei samt der Namensliste der Beteiligten. Jedenfalls wäre diese Einnahmequelle bei einer Konversion sofort versiegt. Das war der erste Grund. Schändlich einleuchtend. Und der zweite? Zum zweiten wurde Wien ihm verleidet durch eine sehr private Affäre. Ein Jüngling, voll Talente und ohne Vermögen, dem ich seit 8 Jahren Wohltäter gewesen, hat bei 11 Monaten die wärmste, innigste, reichhaltigste Korrespondenz suborniert. Und nachdem der geglaubte Freund mein argloses Herz durch jene Hoffnungen gefesselt, Assignationen auf mich unterschoben, die ich auf geglaubte Bitte des mir Allesgebenden freudig bezahlt, und wodurch ich gegenwärtig mich ruiniert und in den größten Verlegenheiten befinde. Also, kälter formuliert, soweit der Kasus sich überhaupt durchsehen lässt, wir sind nämlich ganz auf Müllers eigene verschwollen euriprokte Darstellung angewiesen, ein solenner Fall kinedesker Erpressung, an dem er Zeit seines Lebens dann abgezahlt hat und der ihm Wien nicht wenig verleidete. Also nahm er, da ihm das Kustodengehalt keine Messe wert war und der Kaiserhof ihn daraufhin sofort ostentativ fallen ließ, den nunmehr nach dem Tode Friedrichs des Großen eben zur rechten Zeit erfolgenden Ruf nach Berlin an. Als wirkliches Mitglied der Berliner Akademie und Historiograph des Hauses Brandenburg. Berlin um 1804? Das wäre also kurz vor dem Zusammenbruch Jena und Auerstedt. Damals gab es 2 Parteien im Lande. Einmal die sogenannte preußische, an deren Spitze stehen die Königin Luise, Prinz Louis Ferdinand, 6 Fuß hoch aufgeschossen, der schon erwähnte General Rüchel, in unserer Tagessprache übersetzt also Chauvinisten und Militaristen. Und außerdem die sogenannte französische Partei, die auf ein vereinigtes Europa unter der Hegemonie Frankreichs hinarbeitet. Der gehören vor allem zahlreiche Intellektuelle an. Ihr geistiges Zentrum ist Christian von Massenbach. Und Müller gerät aufs Typischste sofort nicht zwischen die Stühle. Das wäre ja das Kennzeichen eines wahrhaft bedeutenden Mannes. Ein Kerl, den alle Menschen hassen, der muss was sein. Da weiß ich schon, wie Müller sich anschließt. Selbstverständlich den zahlungsfähigen, den staatserhaltenden Kräften. Keine Experimente. Das sichert ja allezeit den Wahlsieg. Am 5. Tag meines Aufenthaltes in Hildesheim blies der Schwager hoch in sein Horn. Fort flog der Wagen durch die Heide, den Wald, die Wasser. Preußen zu. Wie lachte mein Herz beim Anblick des ersten Zollhauses auf diesem gesegneten Boden. Ich hätte den Zöllner umarmen mögen, weil er ein Preuße war. Mit den Preußen und für die Preußen will ich leben und sterben. Oder ich will lieber nicht leben. Natürlich muss er fast noch den Fuß im Bügel gleich wieder das Lobhohn-Zollerscher Hausmachtpolitik verkünden und sie vergelten es ihm auch gebührend. Woltmann hat es festgehalten, wie Müller sich die unanständigsten Späße vom Geprinz Louis Ferdinand, dem gerichtlich Entmündigten, gefallen ließ. Bezeichnend für beide. Die bei weitem ehrenvollste Arbeit der Berliner Jahre ist seine Tätigkeit als Redakteur der Sektion Geschichte und Politik der Großen Herder-Ausgabe. Bezeichnend, dass man 3 Koryphäen brauchte, um jene 60 ehrwürdigsten Bände zustande zu bringen. Heine mit Y für die Literatur, Johannes Müller für die Geschichte, seinen Bruder Georg Müller für die Theologie und den 4., der für die Dichtung wahrhaft zuständig gewesen wäre, vergaß man außerdem noch. Wer war sonst sein Umgang in jenen Berliner Jahren? Einmal sein Gartennachbar an der Spree, Alexander von Humboldt, dem er wichtige Einsichten in Natur und Möglichkeiten des neuen Kontinentes verdankte, so intensive, dass er manchmal verdutzt kulturpessimistisch schreiben konnte: Die Rolle Europens ist aus. Das Edelste wird über den Ozean oder nach Asien gerettet werden und dort neu modifiziert keimen. Was hilft Klagen? Wer kann den Rat der ewigen Götter richten? Wer das furchtbar wälzende Rad des Schicksals aufzuhalten wähnt, den zermalmt es. Es ist nichts übrig, als für uns selbst zu sorgen, um so ehrbar und vergnüglich, als es sein kann, durchzukommen. Welch unangenehmer, geschwätzig heuchelnder Gegensatz zu ähnlichen Worten Massenbachs. Der allerdings ein Mann, der sich selbst vor die Kanonen seiner Zeit band, um vielleicht doch das Abfeuern zu verhindern. Gehen wir lieber zu weniger traurigen Schauspielen über. Da offeriert sich etwa Müllers Verhältnis zu Zacharias Werner. Der Dramatiker, Kreuz an der Ostsee, Söhne des Pals und so weiter. Oh, fein, ja, der verdiente auch eine Erneuerung. Jedenfalls beriet Müller ihn anlässlich seiner dritten Ehescheidung. Ich ging zum großen Johannes von Müller, der mich nach seinem eigenen Ausdruck als Bruder liebt und mein einziger Freund in Berlin ist, dem ich jede Falte meines Herzens entdecke. Ich erzählte diesem großen und trefflichen Religiosen alles. Und er küsste mich weinend und sagte, Gott hat dich, scheint es, zu hohen Zwecken bestimmt. Widerstrebe seinem Wink nicht. Trenne dich edel von deinem Weibe und erfülle sein Werk. Wozu dann freilich Gubitzens Schilderung des gleichen Vorfalls besonders unwiderstehlich zu lesen ist. Der nämlich berichtet in seinen doch recht interessanten Erinnerungen, wie er, Werner, atemlos zu ihm in die Werkstatt gestürzt kam, sich wie üblich kompliziert auf einen Stuhl verschraubte, E.T.A. Hoffmann hat es gezeichnet wie geschildert, eines seiner berühmten nervösen Gesichter schnitt. Friedrich, Friedrich, sie liebt mich noch. Und zwar warum? Als wir heute nach der Scheidung Abschied nahmen, hat sie zu mir gesagt, mit Tränen in den Augen, du, und Zacharias, hat sie gesagt. Zacharias, wasch dich doch manchmal. Denn mit Wasser und Seife stand auch Werner auf gespanntestem Fuß. Das ging so weit, dass bei einem Mittagessen in Weimar der von ihm gleichfalls bezaubert belustigte Goethe sich eine Handvoll Lorbeerblätter aus der Bratensoße greifen und sie Werner aufs unsterbliche Haupt drücken durfte, ohne befürchten zu müssen, die Harmonie der Erscheinung dadurch zu zerstören. Auch hob jener lediglich stolz das lange, magere Gesicht. Gekrönt vom Dichterkaiser war er worden. Was wollte er mehr? Mein Gott, was können Sie einem Leser die harmlose Freude an den großen Gestalten unserer Dichtung ruinieren? Im Urwald sind's die Termiten. Gelangen Sie doch lieber dahin einzusehen, dass man vorbildliche, menschliche, moralische, humane und wie sie alle heißen Leistungen von unseren Dichtern und Denkern nicht verlangen kann. Die Leute lösen sich auf in ihre Werke, mein Herr. Den schäbigen Rest besieht man sich als Verehrer besser nicht. Stehen Sie prinzipiell davon ab, Leserbriefe zu schreiben oder gar einen Besuch beim Autor persönlich auch nur zu planen. Für den Umgang mit Unmenschen gibt es noch keinen Knigge. Falls Sie ihn nicht noch liefern. Bitte, zunächst weiter. Sie werden wohl selbst nicht erwarten, dass ich auf der Stelle auf solche Ketzereien, solche Ungeheuerlichkeiten eingehe. Müllers verehrt besungenes Preußen bricht also jetzt zusammen. Wie verhält er sich dabei? Die preußische Partei hat also ihren Willen gehabt, das heißt den Krieg, hat prompt die verdiente Quittung empfangen und sämtliche Helden seiner Majestät an der Spitze sind in Richtung Tilsit verduftet. Zurück in Berlin bleibt wie üblich die erst mit Säbelrasseln scharf gemachte, nun freilich wie betäubte Bevölkerung in Erwartung der fremden Besatzungsmacht. Zu den solchermaßen Betäubten zählt wie zu erwarten auch Müller, der mit der bekannten Weltfremdheit des Universalhistorikers alle Zeiten begriff, nur seine eigene nicht. Entsprechend seiner dick besagten Mentalität stellt er sich sogleich tot. So hübsch war der Plan für den Rest meines Lebens. Und nie würde ich dieses Land verlassen haben. Da kam der Donnerschlag bei Auerstedt. Arbeiten kann ich nicht, höchstens des Abends ein wenig exzerpieren. Nun das Alte offenbar vergangen, die Welt hingegeben, eine lange Periode der Universalhistorie geschlossen ist, so ergebe ich mich ohne Heuchelei noch Zurückhaltung. Jetzt auf einmal weiß er es wieder. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich will meine Stelle von der Nachwelt begehren. Er darf das schon sagen, denn sein Ruhm als Schriftsteller ist inzwischen europäisch geworden. König Ludwig von Bayern konsultiert ihn um Personenverzeichnisse für die einst zu bevölkernde Walhalla. Jedermann weiß von ihm. Auch er, der Kaiser, Napoleon. Er, der von allen Großeroberern seit Alexander immer noch der am wenigsten unsympathische, Am 19. Mai 1806 erhält Müller durch Minister Marais die Aufforderung, den folgenden Abend, Punkt 19 Uhr, zu einer Audienz beim Empereur zu erscheinen. Also wieder einmal mehr eines jener dekorativen, sorgfältig vorbereiteten Dichtergespräche. Um dem deutschen Volk ein gewinnendes Theater vorzumachen. So sehen sie aus. Napoleon war schon ein anderer Mann als sämtliche Preußenkönige zusammengenommen. Und selbstverständlich waren jene immer merkwürdigen Göttergespräche bedeutend vorbereitet. Sie ließen sich ja schließlich auch nicht absichtlich 3 Wochen vorher den Bart stehen und kämen in Unterhosen zu Hermann Hesse. Und wenn er sie fragte, ob sie den Steppenwolf kennten, würden sie wohl auch nicht rüde erwidern, nö, ich komme kaum ins Kino, sondern sie würden zuvor körperlich wie geistig feinsäuberlich Toilette machen. Aber die Gespräche waren doch unleugbar auch Politiker. Sie wurden dazu. Nicht nur, weil Napoleon dadurch die führende Intelligenz Deutschlands für sich gewinnen wollte, sondern vor allem deswegen, weil die Deutschen solche Dichterehrungen seitens ihrer Könige gar nicht gewohnt waren. Die Unterredungen Napoleons mit Goethe oder Wieland sind aber die hier, die übrigens die erste der Serie war, ist relativ unbekannt. Natürlich war alles vorbereitet. Die Kulissen gestellt, goldgestickte Marschallsröcke erschimmerten, aus fernen Zimmern klang gedämpfter Hörnereffekte übervoll, der Schweizer Kuhreigen. Ab und zu unterbrach ein adjutierender Herzog mit einer welthistorisch impressiven Sondermeldung das Kammerspiel. Der Kaiser saß auf einem Sofa. Wenige Personen, mir nicht bekannt, standen entfernt im Zimmer. Er fing an, von der Geschichte der Schweiz zu sprechen, dass ich sie vollenden solle, dass auch die späteren Zeiten ihr Interesse hätten. Wir gingen auf Altgriechenland über, auf die Theorie der Verfassungen, auf die gänzliche Verschiedenheit der asiatischen und ihrer Ursachen, Klima und so weiter. Die entgegengesetzten Charaktere der Araber, die der Kaiser sehr rühmt, auch der tatarischen Stämme, welches auf die für alle Zivilisation immer von jener Seite zu besorgenden Einfälle führte, und auf die Notwendigkeit einer Vormauer dagegen. Der Kaiser sprach anfangs wie gewöhnlich. Je interessanter aber die Unterhaltung wurde, immer leiser, so dass ich mich zuletzt bis an sein Gesicht bücken musste und kein Mensch verstanden haben kann, was er sagte. Wie ich denn auch Verschiedenes nie sagen werde. Wie sich bei Müller eigentlich von selbst versteht, hat er die Geheimnisse natürlich nicht für sich behalten können, etwa wenn ihm die gefährliche, allwissenheitssüchtige Großklatschbase Farnhagen mit einer kostbaren Flasche Weins die Zunge lupfte. Und worum handelte es sich wohl dabei? Um Dinge, die vor allem für Napoleon äußerst aufschlussreich sind. Welthistorische Erkenntnisse bemerkenswerten Ranges, abwechselnd mit pikantesten psychologischen Interieurs aus den dämmerigen Gehirnkammern der Gottesgeißeln. Das glücklichste Zeitalter der menschlichen Geschichte? Man einigte sich relativ schnell auf die Regierung der Antonine. Für mich ein sehr schattenhafter Begriff. Muss ich mich jetzt sehr schämen? Das ist eine reine Frage der Dickfälligkeit. Wenn Sie anschließend nach Hause gingen und 14 Tage lang fleißig das betreffende 2. Jahrhundert nach Christus studierten, ein Vierteljahr wäre angemessener, dann brauchte von Schämen keine Rede zu sein. Aber weiter. Müller blieb die Luft weg, als der Kaiser das Christentum schlankweg als Rückschlag des griechischen Geistes gegenüber dem römischen bezeichnete. Das notierte sich, nebenbei bemerkt, Talleyrand aus den Gesprächsfetzen, die er erhaschte. Naja, das ist aber, im Christentum wäre viel Griechisches? Viel Plato, wenn Ihnen das vertraut ertönt. Dann aber kam man bei diesem Gespräch quer durch die Eifel, diesem sich beriechen, organisch auch auf Cäsar zu sprechen. Kein Wunder, Cäsar spricht über Cäsar. Und zwar auf eines jener abstrus interessanten Probleme à la was würde er getan haben, wenn er nicht ermordet worden wäre? Die inneren Angelegenheiten der Republik weiter konsolidiert oder aber die gefährlich über die Ostgrenzen schwärmenden Parther zurückgetrieben? Ach du lieber Gott, ist das nicht ein bisschen sehr akademisch? Was wäre geschehen, falls Hagen Siegfried nicht erschlagen hätte? Die Aufsatzthemen habe ich als Kind schon gehasst. Das hier war doch weit, weit mehr. In einem nie wiederkehrenden 100-Minuten-Gespräch mit seiner Hälfte, um mich aristophanisch mythisch auszudrücken, der Geistesriese flüstert mit dem Tatenriesen. In einer wahrhaften Sternstunde der Menschheit also verriet es der große Kaiser. Was heißt hier verriet? Wieso und was? Ihre Frage ist typisch für jene echt deutsche Geisteshaltung, an der schon der erwähnte Massenbach zugrunde ging. Mein Herr, Napoleon stand genau vor der gleichen Entscheidung wie Cäsar in jenem hypothetischen Fall. Sollte er sich der inneren Festigung Frankreichs widmen oder aber dem Krieg gegen die Parther, dem Russlandfeldzug, Mensch. Ach so, Napoleon nahm das Problem vorweg. Mein Gott, welche Parallele reißen Sie auf? Lange ließ er Müller reden, schwatzen. Lange ihn die Gründe pro et contra erwägen. Lange jenen sämtliche Zeugnisse der Geschichtsschreiber aus gigantisch unerschöpflichem Gedächtnis hersagen. Dann fuhr er auf, kurz, zerhieb das Theoriengewebe und befahl, «Il aurait fait la guerre au Pape». Ach, also erst Russland niederwerfen, dann alles friedlich andere? Es wird mir im Augenblick zu viel. Was war denn Müllers Resümee jener, doch, ja, Sie haben recht, sehr bedeutenden Unterredung? Laut verkündeten es seine Briefe aller Welt. Ich redete einst mit Friedrich dem Großen und war entzückt. Doch Napoleon ist mehr. Bei ihm ist alles, was er spricht, als könnte nur er dies gedacht haben. Bei Friedrich geriet man wohl auf die leise Frage, woher der König diesen schönen Gedanken haben möge. Wenn ich nach der Erinnerung richtig urteile, so muss ich dem Kaiser in Ansehung der Gründlichkeit wie der Umfassung den Vorzug geben. Es war einer der merkwürdigsten Tage meines Lebens. Durch sein Genie, durch seine unbefangene Güte hat er auch mich erobert. Und sogleich keimt in Müller der unschuldige Gedanke, ob nicht ein solcher Mann ihm die Stellung vermitteln könnte, nach der er strebt, die er ausfüllen zu können vermeint. Ein Posten, wo man sie alle gleichzeitig hätte. Ruhm und Ehre, dabei keine Arbeit, dafür aber viel, viel gelehrte Muße, der zur selben Zeit Unsummen einbrächte und weltlichen Glanz. Um Gott, Herr, welchen Posten meint ihr? Ich wüsste auch keinen. Jedenfalls kam der Tag heran, 1807, da man in Berlin sehr ostentativ eine Feier zu Ehren Friedrichs des Großen organisierte und sich als Festredner den damals einwandfrei größten Historiker deutscher Zunge mietete, Johannes von Müller. Der nun trat vor das betreffende exklusive Publikum hin und hielt auf Französisch ein Éloge de la gloire de Frédéric, das er nach zungenfertig bestellter Aufzählung aller möglichen ein- und zweideutigen Verdienste des gekrönten Lemuren allerdings unerwartet so schloss. Et toi, immortel Frédéric, si du séjour éternel, où tu marches entre... Und du, unsterblicher Friedrich, wenn von dem ewigen Aufenthalt, wo du unter den Scipionen, den Trajanen, den Augusten wandelst, dein Geist sich einen Augenblick herablassen mag, so wirst du sehen, dass der Sieg, die Größe, die Macht nunmehr immer dem folgt, der dir am ähnlichsten ist. Nämlich Napoleon Bonaparte. Ein Sturm der Entrüstung ging durch Deutschland. Das heißt, die sich so gern damit identifizierenden nationalen Kreise. Das war aber auch starker Tobak aus der Pfeife des Mannes, der bisher schon ein halbes Dutzend verschiedener und wie verschiedener Nationalhymnen georgelt hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eskapade Müller die Stellung gekostet hätte. In Preußen war nicht mehr viel zu kosten. Jedenfalls war das Wutgeheul der Chauvinisten und Offiziere ob des vaterlandslosen Gesellen schon hörenswert und schwoll immer mehr an. Wie gröhlten die Arndt, Fouquet, Scharnhorst und wie die Luden alle hießen. Luden? Ja, sicher doch. Heinrich Luden, 1780 bis 1847. Schon zogen sich die Bekannten zurück, schon drohte allgemeine Atimie dem Byzantiner, als sich plötzlich, ohne jede Erregung, und gerade diese kühle Selbstverständlichkeit empörte die nationalen Beller wieder besonders, eine Stimme für Müller erhob. Eine Stimme, die längst, allerdings vorsichtig, Märtyrerei für die Deutschen lohnt sich bekanntlich nicht, vor der kosakischen Gefahr eben den Parthern Napoleons gewarnt hatte. Müller hat in einer bedenklichen Lage trefflich gesprochen, sodass sein Wort dem Beglückten Ehrfurcht und Schonung, dem Bedrängten Trost und Hoffnung einflößen musste. Worauf auch unverzüglich in Cottas vielgeltendem Morgenblatt die meisterlich wörtliche Übersetzung jener Berliner Rede erschien, ein Muster politisch-rhetorischer Prosa. Und nicht etwa jene bedenklichen Stellen beschönigt oder vertuscht, sondern in epischer Ruhe, souveräner Offenheit wie gemeißelt, das Lob des großen Kaisers verdeutschend. Und dieser Übersetzer war? Johann Wolfgang von Goethe. Ein Name, vor dem, ob Druck, ob Schwarzöffentlichkeit, schon damals die Zensorenmünder offen stehen blieben. Und Müller, der erstaunt Bedrängte, bedankte sich aber auch dementsprechend. Segne Sie Gott, Verehrungswürdigster. Nie im wildesten Tosen ägäischer Gewässer sind einem verzweifelnden Steuermann die Dioskuren heilreicher erschienen als mir das herrliche Morgenblatt vom 3. und 4. März. Haben Sie Dank, großer Mann und edler Mensch. Ihr Name ist meine Ägide gegen den Neid. Ihr Beifall Instar Omnium gegen alle Welt. Dennoch ist Müller wieder einmal sowohl Brot als auch entschlusslos. Ich erwarte in Trembling Hope, wie Gray sagt, was durch Napoleon Gott über meine Tage verfügen wird. Ich sehe in allem eine Leitung, der sich nichts einreden lässt. Ich hoffe, wünsche, aber erlaube mir nicht, das zu wollen oder jenes. Es muss abgewartet werden, ob er, dem alles gegeben ist, etwa auch über mich gebeugt, in welchem Falle nicht zu widersprechen ist. Bekümmert harrt also Müller auf das Eingreifen der Vorsehung. Eine Professur in Tübingen bahnt sich an, wird akzeptiert. Bereits schickt er seine Bibliothek voraus, ohne die ein Intellektueller ja nichts ist. Da erreicht ihn nach abenteuerlicher Reise, aber solchen Leuten wird das kleinste Ereignis zum Abenteuer, ob nun ein Rad bricht oder ob man ihnen vom Kofferinhalt stiehlt, der im Kristallpalast der Gedanken haust, muss sich wohl vor jedem größeren Hagelkorn fürchten. Da erreicht ihn, schon ist er in Frankfurt am Main am 5. November 1807, kurz vor Mitternacht, ein Kurier des Kaisers mit der Aufforderung, unverzüglich en toute diligence nach Fontainebleau zu kommen. Und Müller, wie Sie eben sagten, auf dem Wege nach Tübingen, um eine Professur anzutreten, wendet gehorsam auf dem Absatz um? Am 12. November trifft er in Paris ein und erfährt aus dem Munde eines neugebackenen Königs, dass er Minister ist. Königlich-Westfälischer Unterrichtsminister. Minister Müller. Konnte das gut gehen? Zum zähen Verhandlungspartner, zum hartgesottenen Geschäftsmann, zum stundenlang unterschriftgebenden Verwaltungsbeamten, zum repräsentativen Tausendsasser war er, dem von Ihnen entworfenen Porträt nach, doch so ziemlich am wenigsten geeignet. Man sollte meinen, dass Müller nach nunmehr 55 Jahren des Zusammenlebens mit sich selbst das auch gewusst hätte. Und einerseits zuckt er auch schon ein bisschen, scheut sich, möchte eigentlich lieber in die Stille seiner Studien zurück. Aber aus dem PS des Briefes an seinen Bruder sieht der betreffende Pferdefuß grausam groß hervor. Wenn er kokett seufzend mitteilt, jener dürfe ab sofort seine Adresse so schreiben. Ach, an den Herrn Johannes von Müller zu Sielfelden, des Heiligen Römischen Reiches Ritter, Minister, Generaldirektor der Studien, königlich-westfälischer, wirklicher Staatsrat, Großkreuz des königlich-holländischen Löwenordens. Aha, die liebe Eitelkeit. Darauf habe ich schon gewartet. Wir wollen auch bei diesem peinlichen Zuge verweilen, um das beispielhafte Gemisch von Größe und Erbärmlichkeit, dieses Kennzeichen des Gehirntiers, ganz zu überblicken. Oder verständnisvoller, versuchen wir an diesem Einzelfall ein allgemeingültiges abzulesen. Auf der einen Seite hinreißender Geistesglanz, der Rest lackierter Staub. Müssen Sie es denn unbedingt wieder derart grell formulieren? Wäre nicht sehr wohl ein Mittelding möglich? Mitteldinger, so viel Sie wollen. Ich glaube, die Zahl beträgt zurzeit 3 Milliarden. Aber lieber Freund, wir sprechen ja hier die ganze Zeit über von extremen Fällen. Und wenn sich Ihre mit Recht so beliebten Mitteldinger unveränderlich, wohl auch unvermeidlich, bis auf die Knochen zu blamieren pflegen, wenn Sie an die Ränder des Absoluten geraten, irgendeines Alone, sei es der Kunst oder sonst eines Limbus Patrum, tja, dann werden es die Gehirntiere eben tun, wenn sie unter uns im täglichen Leben erscheinen. Out, out! Wir haben es ja wohl wirklich ausreichend nachgewiesen, dass das Maschinchen es rein biologisch nicht hergibt. Also müssten, zumindest Ihrer Ansicht nach, ich verwahre mich noch ausdrücklich dagegen, die Hochintellekte auch grundsätzlich widerlich eitel sein. Es kann nicht anders sein. Aber lassen Sie uns doch so sagen, ich bin ja viel menschlicher als Sie meinen, ja, viel humaner als Sie selbst. Da die Situation meistens so ist, dass die Mitwelt den Gehirntieren mitnichten die gebührende Anerkennung zollt, sie vielmehr nach Herzenslust verkennt, schmäht, lächerlich macht, ja, zwiebelt und verfolgt, kurzum, nichts von ihnen hält. Tja, dann müssen die Unseligen aber doch wenigstens selbst etwas von sich halten, um in all der barbarischen Nicht- oder gar Missachtung nur überleben zu können, müssen sie ihr Selbstgefühl zu grotesker Höhe steigern. Sie wissen ja selbst, wie die guten Leute von Aristoteles über Dante, Bruno, Schiller, Joyce und so weiter zur Zeit ihres bisschen Lebens emigrieren müssen, vor Gericht gezerrt werden, gegebenenfalls verbrannt, im Gefängnis landen oder im Irrenhaus. 100 Jahre später freilich nennen sie dann Straßen nach ihnen und verteilen Literaturpreise in ihrem Namen. Die Herren Mitteldinger. Schön, sehr schön. Bitte zurück zu Müller. Es ist Ihrer Meinung nach auch bei ihm also die übliche tragische Eitelkeit des Weisen. Unerträglich, wenn sie nicht so rührend wäre. Seine Zeitgenossen belegen es einstimmig. Titel, Adel, Orden waren die Ziele seines Ehrgeizes. Sein Repräsentationsbedürfnis war so ausgeprägt, dass er schwerlich eine glänzendere Stellung je ausschlug. Thesenmäßiger also, das heißt einen tüchtigen Satz, der auch was setzt, um sein im Verhältnis geradezu absurdes Versagen im Irdischen, Irdenen auszutarieren und vor sich selbst barmherzig zu verschleiern, bedarf das Gehirntier periodisch größter offizieller Dosen Weihrauchs, möglichst von fremder Hand injiziert, notfalls tut's aber auch die eigene. Solchen Erklärungsversuch auch nur anzuführen, ist meines Erachtens gleichbedeutend mit ihm widerlegen. Meines, das heißt eines Mitteldinges Erachtens. Die linke Seite solcher Geltungssucht ist dann die, gleichermaßen typische Leichtverletzlichkeit durch Kritik. Ja, gehen Sie getrost auch darauf noch ein. Ist es doch in einem Aufwaschen. Also, auch Müller war lächerlich empfindlich für das Konfetti zeitgenössischer Rezensionen? So dünnhäutig war er, dass er einen Abbruch sogar seiner Schweizer Geschichte erwog, nur weil man den ersten Band in den Göttinger Gelehrtenanzeigen verriss. Damals heilt ihn sein Lehrer Schlözer, einer der ganz wenigen Männer der deutschen Literatur, auch er völlig vergessen, auch er einer Würdigung harrend. Der schrieb Müllern in seiner derb aufrichtigen Art dasjenige hinsichtlich Rezensionen, was sich eigentlich jeder Autor als Trösteinsamkeit auf den Schreibtisch legen sollte. Statt sie zu trösten, lache ich sie aus. Eine Rezension, eine Rezension. Mann, Schweizer Mann, seien Sie größer. Wenn mir einer ins Gesicht sagt, ich wäre ein Dummkopf, dann kriegt er eine Ohrfeige. Sagt mir aber einer in einem Epigramm oder in einer Rezension, ich wäre ein Rindvieh, ich hätte gestohlen, hätte einen Meineid getan. So mache ich kein Mouvement. Zu welchem Rezept aber eine Robustheit, auch eine Körperlichkeit gehört, wie sie Müller eben nicht besaß. Ach, wie wichtig ist das im Grunde alles und wie wenig steht davon in den Kompendien unserer Literaturgeschichten. Müller jedenfalls, der viel versuchte, stets Unterlegene, tröstet sich über etwaige Skrupel, ob er auch den Ministerposten auszufüllen vermöge, mit einem seiner geläufigen, schwül-mystischen, schrägen Gründe. Glück begleitet den Kaiser Napoleon in allen seinen Taten. Es wird auch seine Wahlen begleiten. Ich fange an, mich einer Stelle gewachsen zu glauben, vor der ich mich sonst gescheut haben würde. Ich komme. Ein rasender Mischmasch von Aber und sonstigem Glauben. Natürlich war er der neuen Stellung, die ja auch nur durch ein geradezu kompanieweis verrücktes Zusammentorkeln von Umständen möglich geworden war, natürlich war er ihr nicht gewachsen. Unter anderem waren 5 Universitäten zu betreuen, 30 Gymnasien und 3000 Volksschulen. Dazu die ständigen Reibereien mit französisch-neidischen Kollegen, die naserümpfend das Wunder mit ansahen, wie der Mann nach 4 Tagen die Namen der ihm unterstellten rund 6000 Lehrer richtig unterzubringen wusste. Es wird ihm, dem allen Parteien gleichermaßen Verdächtigen, sehr rasch zu viel. Gehörte er doch à la Hieronymus ins Gehäus, allerdings in ein mit Orden und Ehrenzeichen behangenes, zu dem täglich applaudierende Wallfahrten veranstaltet werden. Vor allem ist nun auch das bisschen Körper verbraucht, sowieso ein Wunder, dass es immerhin 57 Jahre aushielt. Vergebens, dass der Mann des eisernen Willens, der Kaiser, unwillig mahnend dem Bruder Jerome schreibt, wenn Müller einmal schwächlich abwehrend die Ärmchen bewegt. Je suis fâché que Monsieur Müller vous quitte. Le fait est qu'il était très flatté de sa place. Mais il faut qu'il n'ait pas eu lieu d'être content. N'accordez jamais son congé à cet homme. Vous ne savez pas quel trésor vous possédez. Tâchez de lui donner une place plus analogue à ses goûts. aber es geht zu Ende. Noch kann er die letzten Bogen seines Anteils an der großen Herder-Ausgabe verschicken, dann stottert das Tagebuch nur noch. Üble Stimmung des Gemüts, Abgespanntheit, Missmut, Verlegenheit, mancherlei ängstigende Besorgnisse, Ermüdung an Leib und Seele, Verfall der Kraft, Mutlosigkeit in allem, worüber ganze Tage ohne Arbeit verflossen, ungewohnte Kopfschmerzen, Schwindel, Schnuppen, Schläfrigkeit. Nichts mehr nützt ihm der Umgang mit seinen Büchern. Unbeachtet stapeln sich im Vorzimmer die Antiquariatskataloge, die Lektüre des Gehirntiers, wonnende Aufzählung, Zahlen, Räusche, Euphorie durch bibliografische Angaben. Der Anblick anderer Absoluter, eines Beireis Münchhausen, eines Gauss, erregt seine Zellen nicht mehr. Meine Nerven wurden derart angegriffen, so dass ich einst mitten in einer Unterredung die Sprache, dass ich mehrmals plötzlich die Besinnung verlor. Wer in Gesellschaft seine Tränen verbergen will, schlägt dazu am besten ein blinde Kuhspiel vor. Seine letzte öffentliche Arbeit war ein Vortrag im Staatsrat über Pressfreiheit und Bücherzensur am 2. März 1809. Am 11. Mai ein tief eingreifender Kummer. Am 12. und 13. merkt er sich an, Tod zweier Freunde. Am 18. ging er zum letzten Mal außer Haus. Am 19. schrieb er sein letztes Exzerpt, das 1833. sowie den allerletzten Brief an den Astronomen Harding, die riesigen Bogen von dessen Sternkarten vor sich. Glücklicher Mann, dem Plan seines Lebens zu leben und über dem allererhabensten Gegenstand, welcher das Nichts unserer Geschäfte so feierlich und offenbar zeigt. Am 20., dem zweiten Tag seiner tödlichen Krankheit, kam ein anonymer Brief aus dem Preußischen. Plump, hämisch, ohne Unterschrift, voll billigen Spotts über seine Lage zu Kassel. Es würde beim Tod des Genius ja auch gleichsam etwas gefehlt haben, hätte ein nationaler Hans Wurst es nicht verbittert. Die letzte Zeile ist von diesem Tage. Den ganzen Tag krank. Rotlauf mit großer Ermattung. Auch wohl Fieber. Am 29. Mai 1809, morgens 4.45 Uhr, erlosch er ohne die geringste Bewegung in den Armen eines treuen Dieners. Unser abgeschiedener Freund. Das Klingen und Verklingen eines zarten, liebenswürdigen Wesens. Eine von den seltsamsten Individualitäten, die ich gekannt habe. Es würde schwer sein, ihn als Mann, Mensch, Talent, Schriftsteller, Geschäfts- und Lebensmann darzustellen. Eine Natur, dergleichen auch nicht wieder zum Vorschein kommen wird. Er lebte und wirkte als Sophist, Rhetoriker und Höfling, ward als Geschichtsschreiber vergöttert und sonnte sich im Widerschein des Glücks, der Fürsten, Pfaffen und des Hochadels. Halt! Das müsste schon ein schlechter Kerl sein, der sich nicht schützend stellte vor Müller und sein Werk. Ja, brennend gern, zum Werk. Denn, ich will es Ihnen nur gestehen, sein Leben schien mir verdammt wenig ehrwürdig. Obschon Sie unermüdlich ein Sophisma ans andere Paradoxon reiten, um mir gewissermaßen das Normalbiogramm aller Geistesheroen zu verkaufen. Also, jetzt nichts mehr von Vita. Vita, was enthalten die 40 Bände hier? 12 davon seine Briefe, in denen Ranke den ursprünglichen Quell seines Geistes näher, vernehmlicher Rauschen zu hören vermeinte. Ein echtes Ranke-Urteil, also ein solches, das man nur achselzuckend und lediglich der Vollständigkeit halber mit anführt. Warum? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Müllers Briefwechsel... Ach so, Sie misstrauen seiner Eitelkeit. Und der brüderlichen Pietät zusätzlich, die den Rest dekorativ frisierte. 6 Bände werden von kleinen Schriften gefüllt. Theoretische Rechtfertigung fürstlicher Arrondierungsgelüstchen, Rezensionen und Publizistisches. In einer der Besprechungen verkündet er als erster die Nibelungen als deutsche Ilias. Reisen der Päpste. Das relativ wichtigste Stück ist eine Handübung des 19-Jährigen über den Zimbernkrieg, ursprünglich lateinisch geschrieben. Der Reiz dieser zum Teil fragmentarischen Sächelchen liegt für den Kenner in ihrem Skizzenhaften. Das Plänemachen großer Gelehrte und Dichter hat viel Anziehendes. Man könnte sie ausführen. 12 und 6 ergibt 18. Was weiter? 6 Bände nehmen ein die 24 Bücher allgemeiner Geschichten, besonders der europäischen Menschheit. Ein recht geschickter Abriss der Weltgeschichte bis 1783. Jedoch auch er immer noch nicht das Werk. Das vielmehr, Sie haben sich's sehr richtig bis zum Schluss aufgehoben, das steckt also, muss stecken, in den noch verbleibenden 16 Bänden und heißt die Schweizer Geschichte. Ich habe aufgepasst. Band 7 bis 22 inklusive umfassen die Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft vom Anbeginn der Zeiten bis zum Jahr 1489. Was? Weiter ist er nicht gekommen? Sagen Sie, auf wie viele Bände war die Historie des Musterländle denn da angelegt? Ja, genau darüber hat sich bereits Napoleon mokiert. Über die hypertrophierten Lokalgletschereien, die unerträglich breit erzählten Mikrohändel jedes Fleckens. Ähnlich wie bei Homer oder in der Bibel. Kurz wie überall, wo man die eigene Kreisstadt für den Nabel der Welt ansieht. Und sogleich drängt sich wieder auf der Vergleich mit Gibbon. Der Umfang der Buchstabenmeere ist ungefähr der gleiche. Aber Gibbon hatte ein anderes Thema, eins von wahrhaft weltgeschichtlicher Bedeutung, so dass man bei ihm bedauernd oft das Gefühl hat, in allzu leeren Kammern zu stehen. Man möchte mehr wissen, ob Rom, ob Byzanz, ob Sultan Saladin oder die Frankenreiche im Peloponnes. Während Müllers falsche Fülle nur durch Herzählung der einzelnen Stückchen Käse bei Tributen möglich wird. Es geschahen vornehmlich durch die Werner 750 Schüsse in der Stadt, durch welche ein Pfaffe am großen Münster in seinem Hause, ein Turmwächter, ein Weib und eine Henne mit ihren Küchlein das Leben eingebüßt. Und ich möchte hervorheben, dass dergleichen nicht ironisch gemeint ist. Durch Aufmästung und endlose Ausschreibung der Daten schindet er Zeilen. Nicht 26.08.1444 heißt es da, wohl aber früh des Morgens um 8, an dem 26. Tage des Augustmonates, in dem 1444. Jahre. Den Vorfahren jedes zahlungsfähigen bzw. willigen Eidgenossen hängte ein rühmendes Beiwort an, möglichst sogar ein pralles Nebensätzchen. Dort fielen bei Jost Reding, ihrem Hauptmann, des Landammanns Bruder, die Männer von Schwyz. 10 atmeten noch. Einer hatte das Herz, die Kriegsgesellen zu überleben. Keine Wunde rechtfertigte ihn. Solange er lebte, war Hass und Schmach sein Los. Dort wurde von Rudolf Netzthalers Blut der Glanz der Perlen seines Doppelkreuzes verdunkelt oder erhöht. Bei ihm des Landammanns Tschudi, väterlicher Tugend, nachstrebender Sohn. Und nun dem Hauptmann ausgesöhnt, Ulrich Loriti, der vor dem Übergang der Birs seine Mäßigung Feigheit genannt. Unter allen von Glaris Anwesenden schöpfte nur Werner Ebli, des verdienten Geschlechts, von der Kilchmatten, siebenfältig verwundet, noch schweren Atem. Starb nicht. Lebte in hohes Alter, als Zeuge der Tat und Haupt seines Volkes. Mutig fiel mit seiner Schar der Hauptmann von Uri, Arnold Schick, nun gerechtfertigt. Hermann Seevogel, der junge Andreas Falkner, der Freiheitfreunde, obwohl adelig geboren. Burkhard Ehrenfels hatte nicht das Glück, mit seinen Freunden zu sterben. Genug als Probe. Es hört sich zwar gar nicht schlecht an, aber... Hätten Sie nur nicht zuvor Müllers Leben so raffiniert komplett geschildert. Jetzt klingt es doch unangenehm verlogen im Munde des Weichlings, dieses Glück zu sterben. Aber die Schweizer waren entzückt, ob der heroisch vollen Klänge. Sie alle wollten flugs mit ins große Buch hinein, jedes Nest eine alte, hochberühmte, wohlgebaute Stadt heißen, jede Familie mindestens einen langen Friertli unter ihren Vorfahren zählen. Müller lieferte ihnen ebenso Mühe wie anstandslos aus seinen exzerpten Gebirgen. Und eben alles in dem Ton, als handle es sich nicht um eine Henne mit ihren Küchlein, sondern um ein Sechstel der Erde. Jetzt erst erfuhren sie es hingerissen, die Schweizer und die ganze Welt, wie allbedeutend, wie vorbildlich ihre Wirtshausprügeleien gewesen waren, die ernsthafte Weltgeschichten bislang meist vermittelst Fußnoten erledigt hatten. Jetzt erschienen sie für immer, all die seppelhosigen Helden, um die Weltliteratur nie wieder zu verlassen. Ein großer Teil des hervorgebrachten Effekts ging freilich zur erheblichen Befremdung aller Leser dieser Schweizer Geschichte verloren, als das französische Direktorium das 16-bändige Heldenvolk innerhalb von 40 Tagen zur Helvetischen Republik umorganisierte. Eine Tatsache, an der kein Unbefangener auch nur einen Augenblick gezweifelt hatte. Ein anderes ist eine Großmacht, ein anderes sind eitle Kantönli. Also die Härte des Buches ist imitiert? Die Gediegenheit echt Golddoublé? Und die nichtswürdige Fülle wird nur dadurch ermöglicht, dass Müller in die Weitschweifigkeit der Chroniken noch mehr Wasser hineinpumpt, vermittels des höheren Tons? Er walzt die angeblich gehaltenen Reden aus, dass man sie im Wittikon nicht länger hat, nennt ameisig Freunde und Mäzene. Freilich, da lässt sich dann einiges an Papier bedecken. Und vor allem eben wieder diese effeminierte Anfälligkeit für grobschlächtigstes Athletentum. Und Sie wollen von größter Wirkung sprechen? Ja, noch mehr? Ich räume nur gern immer alles beiseite, was spreuhaft wirbelnd, rührig, staubig die Sicht verstellen könnte. Jetzt ist das Proszenium reingefegt von Alltäglichem. Jetzt kann Bedeutendes erscheinen. Vernehmen Sie den Satz. Müllers Schweizer Geschichte ist vom Tage ihres Erscheinens an bis heute eines der allereinflussreichsten, stilbildenden, formprägenden Bücher deutscher Zunge gewesen. Einleitend ein merkwürdiges. Müller war ursprünglich zweisprachig, las und schrieb Französisch wie Deutsch und entschied sich erst recht spät und ganz bewusst für das Deutsche. 1773? Französisch ist die Sprache des kultivierten Menschengeschlechtes. 1783 jedoch? Je suis allemand. Je dois écrire dans ma langue. Besonders pikant verwirrende Bekenntnisse, weil jeweils in der entgegengesetzten Sprache abgelegt. Aber was war der letzte Grund zu solcher Entscheidung? Sansibar oder der letzte Grund? Das Französische war längst vollendet in seiner Art von zahllosen Klassikern. Sämtliche rhythmischen und syntaktischen Möglichkeiten, zumindest soweit man damals zu sehen vermochte, erprobt. Im Deutschen dagegen war noch alles möglich. Also reine Berechnung. Reine Berechnung. Sehr wohl. Man weiß freilich, dass Müller nie mehr dahin gelangt ist, Deutsch im mündlichen Verkehr zu beherrschen. Es blieb immer ein geläufiges Radebrechen. Schweizerdeutsch plus Galizismen, also ähnlich wie bei Chamisso. Dennoch wurden beide bedeutende Stilisten. Eben aus Berechnung. Sie meinen jetzt, beide konstruierten sich mühsam, fleißig, unermüdlich feilend, wenn nötig raspelnd, ihr schriftliches Spezialdeutsch? Wobei Müller, dieser Wortredner des Jahrhunderts, mit seinem göttlichen Talent für die Sprache, wie ein anderer Müller ihn nannte, sich den Tacitus zum Vorbild nahm. Dessen erschrak der rechtsuchende Mann, bebte, gab auf. Sie durch Hans Waldmann fedeten. Wegs versicherten sie sich, damit er nicht aus Furcht unüberlegt handle. Ehrfurchtsvoll empfing die Krieger Lindau. Sie die Holzleiter hinan, tiefer Schnee deckte das Land, Isny zogen sie vorbei. Sie wollen den rauen Weg, seufzte der Bürgermeister und kreuzte die Schweizer segnend. Ihre Freundin war die Nacht, nicht ruhig dem Abt, welcher im Gefühl mehrfacher Schuld oder wegen Hasses aller Parteien entwich. Entzückt vernahmen die Zeitgenossen, nicht nur die ästhetischen Fachleute, dieses herrliche Deutsch-Latein, diese Müller-biblischen Formen, verfolgten begeistert die artistischen Überanstrengungen der Syntax, parodierten in verehrender Schelmerei die bakelithafte Buntheit zusammengepresster elliptischer Wendungen, die sehr wohl tacitäische Gedrängtheit ergeben hätten, wäre es eben nicht die offenbare höhere Geschwätzigkeit gewesen. Denn auch dieser Gegensatz ist wieder sehr nachdenklich. Die berufene Kürze und Dunkelheit des Tacitus ist bitterster Ernst, der sprachliche Ausdruck prekärster persönlicher Position inmitten einer kriegerischen Weltmacht, etwa wie wenn unter Hitler ein berühmter Gegner gezwungen worden wäre, ihm den Hofgeschichtsschreiber zu machen. Bei Müller wirken die Weitsprüchlein unecht, gearbeitet, die unsinnig hinreißenden Lakonismen wie Affensprünge. Sein zungenspitzenkitzelndes Pizzicato wechselt mit einherwuchtenden Mammutsätzen, 30 Zeilen langen, selten organisch, das heißt je nach betreffendem Ereignis, sondern meist nach Müllers künstlichem Belieben. Nicht umsonst warnte Goethe vor jeder sprachlichen Hämmerung und Verrenkung, die an Müller erinnern könnte. Es ist kein Kapitel, das nicht 5 oder 6 Mal umgearbeitet worden wäre. Noch im ganzen Buch eine Redensart, welche mich nicht mehrere Spaziergänge auf meinem Zimmer gekostet hätte. Das ist richtig, man muss schon selbst Fachmann sein, um die köstliche Vokalharmonie, das Gerüttel der Kurzformen zu würdigen. Beispielsweise von 2 Namensformen, wie sie ja in der mehrsprachigen Schweiz gern auftreten, wählt er ganz sorgfältig, je nach Klang und Rhythmus der umgebenden Worte, die passendste aus. Aufbauend auf Klopstocks gelehrten Republik, genauer deren Denkmalen der Deutschen, lieferte Müller unser 2. Großbeispiel dehydrierter Prosa, der einzigen, bei der Kunstwerke möglich werden. Sie mutbrünstig auf, heißt es von Lagernden, die geschickt arrangiert, schlachtlustig sich vom Boden heben. Oder als weitere folgenreiche Kostprobe: Da sie nicht weit jenseits des Rütli gekommen, brach aus den Schlünden des Gotthard plötzlich der Föhn. Es warf der enge See die Wellen wütend hoch und tief. Mächtig rauschte der Abgrund. Schaudervoll tönte durch die Felsen sein Hall. In dieser großen Todesnot befahl Gessler voll billiger Furcht Wilhelm Tellen, einem starken, mächtigen Mann, den er als vortrefflichen Schiffer kannte, die Fesseln abzunehmen. Sie ruderten in Angst vorbei die grausen Felsenufer. Sie kamen an den Axenberg, rechts, wenn man aus Uri fährt. An diesem Ort ergriff Tell sein Schießzeug und nahm den Sprung auf einen glatten Fels. Er kletterte den Berg hinauf. Der Kahn prellte an und von dem Ufer. Tell floh durch das Land Schwyz. Auch der Vogt entkam dem Sturm. Als er aber bei Küssnacht gelandet, fiel er durch Tells Pfeil in einer hohlen Gasse hinter einem Gebüsch hervor. Gesetzmäßige Regenten sind heilig. Dass Unterdrücker nichts zu fürchten haben, ist weder nötig noch gut. Die Verschworenen schwiegen still. Das 1307. Jahr wurde vollendet. Daher also Schillers intime Kenntnisse und Müller, der im Tell gerühmte, glaubenswerte Mann. Und daher also die Sprache, etwa der Diana Sore. Denn die Wirkung war tatsächlich unvorstellbar, weittragend. Das lag einmal am unwiderstehlichen Reiz des Milieus. Heute sind's Zirkusrennfahrer, unwiderstehlich lanzettige Chirurgen. Damals waren es, und eine ganze Motivreihe ist damit angerissen, die halbwilden Randvölker, deren literarische Porträts den Markt beherrschten. Das wäre aber eine Abhandlung für sich. Ich weise jetzt nur ganz flink hin auf Steffens Norweger, Scotts Hochländer, Coopers Indianer, Tolstois Kosaken und eben auch Müllers Schweizer. Ist denn schon die Rede vom Markt beherrschen? Hatten wir doch lediglich erst Schillers Tell. Kotzebue dramatisierte und staffierte sofort eine Johanna von Montfaucon mit vielen, vielen Harsthörnern und anderem müllerschem Zubehör. La Fontaine, unser Deutscher wohlgemerkt, August Heinrich Julius, entnahm der Stelle 832 einen ganzen Kurzroman, Ida von Tockenburg. C.G. Kramer plünderte die müllerschen Wort- und Waffenkammern. Der lässt seine Helden sich gern mit alter Wunderfrevel titulieren. Für Fouquet wurde die Schweizer Geschichte erst Lehrbuch, dann vor allem Namensreservoir. Jene ganze vielberufene Erneuerung des Mittelalters, all der Historismus, den man gern der Romantik zuschreibt, geht in Wahrheit auf Müller zurück. Alle haben sie von ihm gezehrt. Von seiner Sprachlichkeit Nietzsche, von seinem unerschöpflichen Anekdotenvorrat Gottfried Keller, den entzückenden Hartlaub, ob Liebesgedicht am Angelhaken, ob die Äbtissin Kunigunde von Wasserstelz. Claudius, Immermann, Scheffe. Und was meinen Sie, was die Drittreichler so zwischen 1920 und 45, einen Hinweis Gundolfs nicht verschmähend, so Kolben heierten? Alle Stärke suchten die Bürger in einstimmigem Bestreben auf einerlei Zweck. Obwohl sie gewissen Gewerben Innungen setzten, verordneten sie dem, der eine Zunft, Meisterschaft oder Gesellschaft aufrichte, das Haus niederzureißen und eine Buße von 10 Mark Silbers abzufordern. Denn sie besorgten, es würde bald jeder seine Zunft für Vaterland halten und sich an seinem Ort von kühnen und listigen Männern zu allerlei Neuerungen verleiten lassen. Bürger, welche einander befehdeten, mussten beide von der Stadt weichen. Sie verwachten ihre wohlunterhaltenen Mauern und wohlversehenen Türme. Dem Graben gaben sie Tiefe und Weite. Sie litten keine neue Vorstadt, noch am Tor ein festes Haus. Die Stadt war fest, vornehmlich durch der Einwohner Mut, weil der Mensch durch Kunst aller unbeseelten Dinge Meister wird, niemand aber als der Tod herzhafte Männer bezwingt. Viele fingen an, von Steinen zu bauen. Es wurde nicht geboten, sondern empfohlen. Doch steht wider allgemeinen Schaden die Sorgfalt billig den Obrigkeiten zu. Privatmänner vergessen über gegenwärtigen Unkosten die ungewisse ferne Gefahr. Brave Gesinnung das, hm? Wie väterlich gottgesetzt die betreffenden Obrigkeiten sind, wie allwissend vorsorglich, sehen wir ja dann bei jeder Inflation, bei jeder Million Kriegsgefallener. Den Bauern, welche sich bei ihnen niederlassen wollten, gaben sie Haus, Holz, Pflug, einen Wagen mit 4 Ochsen, eine Sau, 2 Ferkel, einen Hahn, 2 Hennen, Sichel, Axt, Beil, Samen zu Spelt, Haber, Hanf und Hirs, Bohnen, Erbsen, Rüben. Es ist an dem Bauernreichtum etwas häuslich Großes, Patriarchalisches, was erschmeichelten oder erspekulierten Geldern bei aller Verschwendung immer fehlt. Naja, also, wie ich vorhin schon gesagt hätte, wäre ich nicht von Ihnen gehindert worden. Schäfer, die 13 Bücher der deutschen Seele. Und fein lieblich getarnt dazu, denn zum resoluten Dieb, der den fremden Mantel in so eleganten Falten zu tragen weiß, dass es schon wieder wie ein eigener wirkt, langt es eben nicht bei jedem. Zwanglos schließen sich an, dass wir auch darauf hinweisen, sämtliche Oberkommandos der Wehrmacht, deren kostspielig-heroische Knappheit sie nunmehr durch all die Kanäle bis auf Müller und Klopstock zurückzuführen vermögen. Dafür bin ich an sich sehr, dass jedweder für seine Sprache raube, was er nur irgend bewältigen kann. Aber wo der amüsierte Fachmann angeregt lernt, Snobismus erkennt, Manieriertheit unterscheidet, Kunststücke unbestechlich überlächelt und sei es alles zur eigenen Klärung und Förderung, da erliegen die ewig schlaftrunkenen Völker der imitierten Biederkeit, der gekonterten hausväterlichen Sorglichkeit, der Praktik, die gefährlichsten Ziele mit den volltönendsten Redensarten zu verdecken. Wie herrlich ernüchternd da wieder für den Fachmann, den Bewussten, wenn der alte französische Übersetzer das von Müller aus den Chroniken frisch aufgetriebene, sogleich begeistert verwendete, nordisch röchelnde Wahlstadt als Plan de Lection missverstand. Wissen Sie, wie ich die Aufschlüsse des heutigen Abends für mich zusammenfassen möchte? Ähnlich wie es Thomas Carlyle mit seinem Blessed are the unknown tat, also selig sind die Unberühmten, möchte auch ich allen schlichten Ernstes die neuen Seligpreisungen um eine Zehnte vermehren. Selig sind die Normalen, die da Nachsicht üben mit dem Gehirntier. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie die 8. Sendung unserer Arno-Schmidt-Retrospektive. Johannes von Müller oder Vom Gehirntier. Eine Aufnahme von 1959. Die Sprecher waren Hans-Helmut Dicko, Wolfgang Bieger und Harald Bender. Regie Irmfried Willemzig. Am kommenden Donnerstag folgt eine Sendung von Arno Schmidt über August Hinrich Julius Lafontaine. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting. NDR 3 Nachrichten. 23 Uhr, Jerusalem. Der israelische Außenminister Levy hat heute heftige Kritik an den illegalen Rüstungsverkäufen deutscher Firmen geübt. Nach einem Gespräch mit Bundesaußenminister Genscher sagte Levy, die Deutschen hätten eine Mitverantwortung für die Aufrüstung des irakischen Diktators Saddam Hussein. Dabei verwies Levy auf die Angst der Menschen in Israel, die noch immer unter den schlimmen Erinnerungen der Verfolgungen in der Nazizeit litten. Deutschland habe deshalb eine moralische und historische Verpflichtung gegenüber dem Land der Juden. Israel erwarte jedenfalls nicht nur einen Scheck, sagte Levy. Er spielte damit auf die gestern gewährte humanitäre Soforthilfe in Höhe von 250 Millionen Mark an. Außenminister Genscher war am Mittag in Tel Aviv angekommen. Er wird begleitet von Entwicklungshilfeminister Spranger und CDU-Generalsekretär Rühe. Am Nachmittag traf auch eine SPD-Delegation unter Leitung von Parteichef Vogel in Israel ein. Riad. Die alliierten Streitkräfte am Golf haben nach einem Bericht der britischen Rundfunkanstalt BBC eine Insel vor Kuwait eingenommen. Die Insel Karawach sei nach einem Seegefecht mit irakischen Einheiten erobert und drei Schiffe seien versenkt worden. Ein amerikanischer Militärsprecher in Riad bestätigte inzwischen diese Angaben. Die Iraker auf der Insel hätten sich ergeben. Die Alliierten haben unterdessen ihren Luftkrieg gegen den Irak fortgesetzt. Sie bombardierten vor allem Städte im Südosten des Landes. Bei einem Luftkampf wurden zwei irakische Maschinen abgeschossen. In Israel wurde am Abend ein erneuter Luftalarm nach nur 2 Minuten wieder aufgehoben. Im Rundfunk hieß es, die Sirenen seien versehentlich ausgelöst worden. Die Menschen könnten ihre Gasmasken abnehmen und die Schutzräume wieder verlassen. Israel war in den vergangenen Tagen 4-mal mit Skat-Raketen von Irak aus angegriffen worden. Bonn. Bundesinnenminister Schäuble hat an die Demonstranten gegen den Golfkrieg appelliert, keine Missverständnisse über ihre Absichten aufkommen zu lassen. Er sei nicht gegen Demonstrationen und befürworte es, wenn Menschen in der Sorge um den Frieden auf die Straße gingen, sagte Schäuble am Abend im ZDF. Man müsse aber bedenken, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen das Vorgehen der USA und der Alliierten gegen den Diktator Saddam Hussein billige. Eine Woche nach Beginn des Golfkrieges haben auch heute wieder mehrere tausend Menschen in der Bundesrepublik demonstriert. Nach Kritik aus dem In- und Ausland